bist du mein Mädchen, wo bist du hin? Gestern sah ich dich noch in ihren Augen. Wo bist du mein Mädchen, wo bist du hin? Irgendwo da draußen musst du doch sein. Oh, ich dachte, ich hätte dich gefunden. Und die Enttäuschung ist nun groß. Oh, mein Herz ist am Verbluten. Wie werde ich die Schmerzen je wieder los? Es ist schon ein halbes Leben gewesen. Doch nun ist es vorbei. Ich wäre bei ihr bis in den Tod geblieben. Doch nun sterbe ich allein. Bist du mein Mädchen, wo bist du hin? Gestern sah ich dich noch in ihren Augen. Wo bist du mein Mädchen, wo bist du hin? Irgendwo da draußen musst du doch sein. Ich dachte, mit ihr wär ich im Ziel. Verbunden bis in die Ewigkeit. Doch nun ist es geschehen. Das Leben brach uns entzwei. Doch ein Platz in meinem Herzen, den hast du ganz allein. Die Erinnerung kann mir keiner nehmen. Es war schön, bei ihr zu sein. Bist du mein Mädchen, wo bist du hin? Gestern sah ich dich noch in ihren Augen. Wo bist du mein Mädchen, wo bist du hin? Irgendwo da draußen. Must it all sigh? Must it all sigh?